So. Okay. Herr Schlüter, was führt Sie heute zu uns? Also mir geht es seit einigen, ja, seit einiger Zeit geht es mir schon nicht so gut. Ich habe immer solche Bauchschmerzen und es wird eigentlich gar nicht besser. Und ich fühle mich jetzt auch wirklich so ein bisschen schlapp. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ja, und meine Kollegen haben mich darauf eigentlich aufmerksam gemacht, dass ich so zitterig bin, ja, dass ich manchmal so die Hände, dass die so zittern, dass ich gar nicht richtig so die Hände ruhig halten kann. Und ja, also irgendwie bin ich schlecht drauf zurzeit. Okay, also Sie haben Bauchschmerzen. Ja, die Bauchschmerzen, die werden tatsächlich immer schlimmer. Und Seit wann haben Sie Bauchschmerzen? das geht schon echt, ja, fast ein Vierteljahr, würde ich sagen. Vierteljahr. Ja, und dann habe ich immer gedacht, naja, geht schon wieder weg. Und dann habe ich mal einen Schnaps getrunken, damit es besser wird. Und ja, zum Einschlafen trinke ich dann auch noch einen Schnaps. Aber nee, irgendwie, es drückt wirklich tüchtig im Bauch. Ja. Also die Schmerzen sind schon drückend und wie noch würden Sie die Schmerzen beschreiben? Ja, tatsächlich, also dass es drückt, ne? Ja, Okay. und schlecht ist mir natürlich auch so ein bisschen, ne? Ich, ja. Wo genau bestehen die Bauchschmerzen? Also linke Seite, rechte Seite? Na, ich würde schon sagen, in der Mitte, so oberhalb vom Bauchnabel, so. Oberhalb vom Bauch. Okay, strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nee, das ist nur hier im Bauch, aber schlecht geht es mir halt, ne? Das ist es so. Ne? Also, ja, dass mir so schlecht ist und dass ich die Treppen nicht mehr gut hochkomme. Mit einmal habe ich so das Problem, dass ich nicht mehr so gut Luft kriege. Und ja, wie gesagt, dann dieses, ja, das merke ich schon auch selber, dass ich so ein bisschen unruhig bin. Und ja, also, ja, ich meine, ja, das, also mir geht es einfach schlecht zurzeit. Ja, okay, ich verstehe. Also Sie leiden unter Atemnot. Ja, wenn ich mich anstrengen muss, wenn ich also die Treppe schnell hochgehe oder so, ne, dann muss ich schon ein bisschen pusten, ja. Zumal, wenn ich irgendwie einen Kasten Bier trage oder so, ne? Okay, also Sie können nicht Treppe steigen. Ja, Also wie? dann habe ich Probleme mit der Luft, genau. Okay, und wenn Sie sich ausruhen, ist es wieder besser? Dann ist gut, ja, dann geht's wieder, ja. Okay, Sie haben auch gesagt, dass Sie Husten haben. Ist es mit Auswurf oder trockener Husten? Nee, das ist eigentlich nur so ein bisschen so, ja, so trockener, da kommt nichts raus, nee. Und die Husten ist mit Atemnot Nee, das ist, so verbindet. Atemnot ist das eigentlich nur, wenn ich die Treppe hoch, also wenn ich mich doll anstrenge, wenn ich, was weiß ich, jemandem hinterherlaufen muss oder wenn ich eine Treppe hoch muss oder wenn ich was Schweres trage, ne? Ja, ich verstehe. Verspüren Sie auch Herzrasen oder Herzstolpern? Ja, manchmal denke ich schon, dass es ein bisschen schneller klopft als normal, ja. Ist es störend oder Ja, also? also manchmal ist es schon so, dass es mich so ein bisschen, ja, dass es mich ein bisschen stört, ja. Also sind die Herzrasen oder Herzstolpern auch mit Belastung, körperliche Belastung verbindet? Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so, ja. Okay. Und wieder zu Bauchschmerzen. Gibt es bestimmte Auslöser für die Bauchschmerzen? Das kann ich gar nicht sagen. Also ich wüsste nicht, warum das angefangen hat, ja. Also mit einmal war es halt da und wird überhaupt nicht besser. Okay. Haben Sie schon Übelkeit oder Erbrechen? Also Unter übel ist Übelkeit mir oder Erbrechen tatsächlich gelitten? ziemlich häufig, also mir ist ziemlich oft schlecht, ja. Und ja, und dann schmeckt mir auch das Essen nicht. Aber was ganz komisch ist, obwohl ich tatsächlich ganz, also nicht viel esse, weil ich gar nicht so richtig Appetit habe, Trotzdem habe ich zugenommen in letzter Zeit. Wie viel Kilogramm? Ich glaube, das, ja, das sind bestimmt so. Ich wiege mich ja nicht ständig. Aber was ich vor allen Dingen merke, dass meine Hosen kneifen, ja? Und dass die mir nicht mehr passen. Ne? Okay, wir können sagen schon, also können wir ungefähr 5 Kilogramm sagen oder Ja, vielleicht drei vielleicht. Kilogramm? Ja. Vielleicht so 3 Kilo sind es bestimmt mehr, ja. Bestimmt mehr. Also in welchem Zeitraum haben Sie zugenommen? Also kann man sagen in den letzten 3 Monaten Ja, oder? so ungefähr haut das hin, ja. Wie stark sind die Bauchschmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wobei 0 schmerzfrei und 10 die Stärke Schmerzen beschreiben. Also ich kann das ja aushalten. Ich laufe damit ja jetzt schon eine ganze Weile rum. Also vielleicht so in der Mitte würde ich sagen, so zwischen 0 und 10, also die Hälfte, ne? Okay, dann sagen wir es 5. Mhm. Okay, die sind störend, aber sie können trotzdem aushalten. Ja, genau, so kann man das sagen. Okay. Aber was halt wirklich ist, dass ich mit einmal so unruhig bin, ne? Dass ich so, ja, so ein bisschen zitterig, ne? Ja, zittern Sie den ganzen Zeit oder manchmal? Ja, den ganzen Tag nicht, aber manchmal merke ich das, das weiß ich, wenn ich mir zum Beispiel, ja, morgens beim Zähneputzen, ne, wenn ich mir Zahnpasta auf die Zahnbürste tun will, dass das ein bisschen schwierig ist. Oder beim Einschenken vom Glas, ja. Dass ich dann merke, so, ja, die Hände gehorchen nicht so richtig, ne? Dann trinke ich das Bier schon mal aus der Flasche statt aus dem Glas, ja. Ja, okay, es ist leichter. So. Mhm. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, mit dem Wasser lassen. Das geht. Also, Stuhlgang, ja, da habe ich in letzter Zeit, also, ja. Habe ich ziemlich oft Durchfall, ne? Dann muss ich oft mehrmals am Tag muss ich auf die Toilette und dann ist das ganz schnell. Und was ganz lästig ist, ja, dass ich auch so, ja, so Blähungen habe, ne? Dass ich immer wieder so Luft im Bauch habe und ja, und wenn man dann nicht aufpasst, dann kommt halt Durchfall mit. Also ich muss schon immer oft auf die Toilette gehen. Ja, gibt es bestimmte Lebensmittel, die Blähungen und Durchfall auslösen? Es ist mir Haben Sie noch schon nicht sowas aufgefallen. bemerkt? Ich wüsste jetzt nicht. Ich wüsste jetzt nicht. Eigentlich habe ich immer alles vertragen. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwas nicht vertragen kann. Ja, okay, ich verstehe. Haben Sie vielleicht Blut im Stuhl gesehen? So Bemerkt. genau habe ich mir das nicht angeguckt, aber ich. Das wäre mir doch wahrscheinlich aufgefallen. Ja. Nee, also auch beim Abputzen oder so, da ist nie Blut. Okay, ja, Sie haben so ein Blut nicht bemerkt. Hauptsache ist es. Und Sie haben kein Problem mit Wasserlassen. Nö, da habe ich eigentlich kein Problem. Okay. Können Sie gut schlafen? Ja, zurzeit schlafe ich nicht so gut, weil ich oft nachts so schwitze, wache ich auf und bin klatschnass geschwitzt, ja, obwohl es ja gar nicht so heiß ist oder so. Und in meinem Zimmer ist es jetzt auch nicht so warm, ja. Aber ja, also da schlafe ich zurzeit eher nicht so gut, ja. Wegen Nachtschweiße. Ja, also ja, ich schwitze da halt in der Nacht, ne? Okay, fühlen Sie sich auch tagsüber fiebrig? Nee, eigentlich Fieber habe ich, denke ich nicht. Ich habe aber auch nicht gemessen. Ich glaube, ich habe gar kein Fieberthermometer zu Hause. Okay, aber Sie haben sich auch nicht fiebrig gefühlt. Nee, aber wie gesagt, Okay. also nur unruhig. Aber nachts schwitze ich wirklich doll, ja. Ja, ich verstehe. Fieber, Stuhlfrost hatten Sie nicht. Herr Schlüter, ist bei Ihnen schon chronische Erkrankungen bekannt? Nee, also eigentlich war ich immer gesund. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht so alt, ne? Ja, Also, natürlich, Sie sind schon sehr jung. ja, aber also, ja, Ja, ich war mal beim Hausarzt und der hat dann was gesagt, mit der Leber wäre irgendwas. Ja, deswegen gehe ich da auch nicht so gerne hin, ja. Was hat er über Leber gesagt? Er hat gesagt, ich soll nicht so viel trinken, aber ja, das ist leichter gesagt als getan, ja. Ne? Okay, Sie haben schon eine bekannte Leberkrankheit, aber wissen Sie nicht, was es ist. Ja, er hat nur gesagt, wenn man Blut abnimmt, dass dann die Werte schlecht sind. Ne? Aha, und Sie müssen aufhören mit Alkoholkonsum Ja, oder das sagt er mir immer, aber das mindestens will ich zehn halt Tage. nicht. Ne? Wie Wie soll ich bitte? denn das Leben aushalten ohne Alkohol? Ja, haben Sie recht. Wie viel Alkohol trinken Sie pro Tag? Ja, also, ja, wie gesagt, mal Schnaps und ein paar Flaschen Bier, dann am Abend zum Runterkommen und ja, was weiß ich, beim Fernsehen oder wenn ich mich mit Kumpels treffe zum Kartenspielen, dann trinken wir schon ein paar Flaschen Bier, ja. Also täglich ein paar Flaschen Bier. Ja. Rauchen Sie? Ja, also nicht mehr so viel, also. Ein Päckchen am Tag ist es schon noch. Früher habe ich mal eine Zeit lang fast zwei Päckchen am Tag geraucht, ja. Aber ja, jetzt so ein Päckchen am Tag rauche ich noch, ja. Seit wie vielen Jahren? Ja, ich habe das jetzt ein bisschen reduziert. Vielleicht schon Na so gut. seit 3 Jahren oder so. Aber vorher, eigentlich seit ich erwachsen bin, habe ich immer stark geraucht. Also kann man sagen, seit 20 Jahren. Bestimmt, ja. Okay, Herr Schlüter, ich habe noch eine Frage, aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich an. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Oh, das ist schon lange her. Da habe ich mal so ein bisschen so Haschisch geraucht, ja, so Marihuana. Das war mal so Hm, bei den was haben Sie jungen geraucht? Marihuana. Das Marihuana. war mal so bei uns jungen Leuten damals, war das groß im Trend und da habe ich das natürlich auch probiert und ja, auch Aber ganz schön jetzt, oft, ja. normalerweise haben Sie, rauchen Sie nicht Marihuana. Jetzt nicht mehr, nein, Jetzt das war in nicht. meiner wilden Zeit, als ich jung war, ja. Okay. Aber jetzt nicht mehr, nee. Okay, das möchte ich wissen. Das wollte ich wissen. Also die erhöhte Leberwerte ist bei Ihnen noch nicht andere, ist bei Ihnen nicht andere chronische Erkrankungen bekannt. Nö, sonst, ja, das Einzige, was ich noch mal hatte, da hatte ich mir den Unterschenkel gebrochen und das musste operiert werden, aber sonst war ich nie krank. Unterschenkel haben Sie gebrochen. Ja, Welche Seite? da hatte ich einen Unfall. Bitte? Welche Seite? Auf der linken Seite. Linken Seite. Also vor wie vielen Jahren sind Sie operiert worden? Ja, das muss schon so 15 Jahre her sein. Ist bei Ihnen noch andere Operationen durchgeführt worden? Nee. Außer Also, diese ich habe auch Unterschenkeloperation? also noch nicht mal den Blinddarm raus oder so. Nee, sonst war nie was. Hm, super. Die sind ja fast kerngesund. Ja, bis auf meine Bauchschmerzen, ja. Ja, bis jetzt. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig oder bei Bedarf ein? Ja, also, wenn ich mal einen dicken Kopf habe, ne, also Kopfschmerzen habe, dann nehme ich mal eine Aspirin oder so, ja. Also Sie nehmen Aspirin bei Bedarf. Ja, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, ja. Okay, sonst nichts. Nee, sonst nehme ich eigentlich nichts. Ja, super, toll. Ist bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Schlüter? Nee, aber wie gesagt, ich kann eigentlich alles vertragen. Also bisher, also auch nicht, dass ich irgendwie so Heuschnupfen oder sowas habe, was andere Leute haben. Nee, nee, sowas habe ich alles nicht. Hm, okay. Sind Sie vollständig geimpft? Oh, wenn ich das mal so genau wüsste. Ja, ich habe mich dann zweimal, glaube ich, damals, als das mit Corona war, da bin ich mal geimpft worden, aber jetzt schon lange nicht mehr. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Im Ausland? Nee. Nee, da habe ich gar kein Geld dafür. Ach so, okay. Ist in Ihrer Familie chronische Erkrankungen bekannt? Ja, meine Mutter, das weiß ich, also, man, die ist ja jetzt auch nicht mehr jung und die hat so, also einmal weiß ich, dass die irgendwie ein bisschen hohen Bluthochdruck hat, hohen Blutdruck hat und dann hat die so diesen Alterszucker, also muss immer jetzt irgendwie so Tabletten nehmen, das hat der Arzt mal festgestellt. Ja, ach ja. Und Ihre Vater? Aber mein Vater lebt schon nicht mehr. Der hat irgendwas gehabt an der Leber früher, das weiß ich wohl. Also ist er an Lebererkrankung Ich glaube, dass er daran auch gestorben? gestorben ist, ja, ich denke wohl. Und der war auch so ein bisschen, ja, der war so ein bisschen durcheinander zum Schluss. Ach so, es tut mir leid zu hören. Es soll ja schwer sein. Haben Sie Geschwister, Herr Schlüter? Nee, ich war alleine als Kind. Ich habe keine Geschwister gehabt. Wie ist Ihre Familienstand? Ich bin geschieden. Diesen, ja, es tut mir leid zu hören. Es soll ja schwierig sein und stressig sein. Haben Sie Kinder? Ja, aber die sind bei meiner Frau zum Glück, ja. Sind Ihre Kinder gesund? Tja, so viel ich weiß. Ich höre und sehe die nicht so oft, aber ich meine, die sind fit, ja. Aber falls Sie eine Krankheit hätten, würden Sie es natürlich wissen. Ja, das wüsste ich schon, ja. Also die haben Ja. natürlich mal Schnupfen und Husten und was weiß ich, aber eigentlich sind die gesund, ja. Ja. Was machen Sie als beruflich, Herr Schlüter? Ja, also ich bin in so einem Baumarkt, arbeite ich. Und füll Baumarkt. da auf und helf bei der Kundenberatung mit so ein bisschen und ja, vor allen Dingen eben Sachen hin und her tragen und so. Und das merke ich halt, dass mir das zurzeit schwerfällt, ne? Wenn ich schwer arbeiten muss, wenn ich schwer heben muss. Ja, und ja, Sie leiden ja unter Atemnot bei körperlicher Belastung. Deswegen, ja, kann ich mir vorstellen, wie stressig es ist. Noch ein paar Fragen, Herr Schlüter. Verspüren Sie Füllegefühl? Also Sie haben schon gesagt, dass Ihr Appetit sich reduziert hat. Fühlen Sie Füllegefühl? Also essen Sie weniger als sonst? Also bestimmt esse ich weniger als sonst, aber umso mehr ärgert mich, dass meine Hosen alle so eng werden, ja. Ich musste jetzt kürzlich bei der einen musste ich schon den Knopf offen lassen, sonst hätte ich die gar nicht anziehen können, ne? Ja, ich verstehe, ich verstehe. Und zu Hause ziehe ich dann am liebsten nur noch so Jogginghosen an, ne? Weil dann drückt es nicht am Bauch. Ist Ihnen vielleicht Hautveränderungen aufgefallen? Hautveränderung, ich wüsste nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Besonderes ist. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie zugenommen haben. Ist Ihre Bauchumfang hat sich vergrößert oder Ja, besonders das Ihre sage ich ja. Die Hosen passen Bauchumfang? nicht mehr, ne? Die Hosen passen nicht mehr. Ich kriege die Hosen oben nicht mehr zu. Insofern denke ich schon, dass der Bauch mehr geworden ist, ja. Okay, haben Sie an Ihren Beinen, besonders im Unterschenkel, Schwellungen bemerkt? Manchmal sieht man so ein bisschen von den Socken den Rand, dass das so ein bisschen einschnürt, aber nicht schlimm. Also Also hat es Ihnen aufgefallen, dass Ihre Schuhe nicht mehr anpassen nee, oder die Schuhe verengt passen noch. sind? Nee, nur die Socken drücken manchmal ein bisschen. Okay. Also Sie haben schon Beinschwellungen, kann man sagen. Ja, möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Schlüter? Boah, jetzt habe ich Ihnen doch so viel erzählt. Jetzt will ich nur eigentlich ganz gerne wissen, woran liegt denn das? Und ja, ich will natürlich auch wissen, ne, ob das vielleicht Krebs ist oder so, ne, dass ich schon mal, ne, so, ja, ich habe natürlich ein bisschen Sorge jetzt, ne, weil es mir nicht so gut geht. Ja, ich kann Sie verstehen. Also wir werden gleich die körperliche Untersuchungen durchführen. Wir werden auch nochmal ihre Leberwerte kontrollieren. Es ist schon festgestellt, erhöhte Leberwerte bei Ihnen. Und wir sehen mal, was wir machen können für Sie. Okay. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, okay, danke. Ja. Möchte jemand von Ihnen noch eine zusätzliche Frage stellen? Ich denke mal, das war eine sehr ausführliche, sehr präzise Anamnese. Haben Sie sich schön geschlagen, ja? Möchte jemand irgendwas noch zusätzlich? Ich wüsste eigentlich jetzt nicht, was offen geblieben ist, aber vielleicht hat noch jemand eine Frage. Guten Tag, Hallo. guten Abend. Ich habe akustisch nicht gehört. Vielleicht haben Sie strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Hat sie gefragt, habe ich aber verneint. Okay. Und noch eins bitte. Wie stark sind diese Schmerzen auf einer Skala, auf einer Schmerzskala? Ja. Wobei 0 kein Schmerz sind, 10 am stärksten Schmerzen entspricht. Ja, das hat sie auch gefragt. Und ich habe dann selber gesagt, so in der Mitte. Und daraufhin hat meine Ärztin gesagt, ja, dann nehme ich 5 als mittleren Wert. Ne? Und Okay. das hat sie auch so eingetragen. Ja. Ja, Entschuldigung, gibt es Nee, ist gut, es ist gut. Verbindungsprobleme? Ja, deswegen möchte ich fragen nochmal. Und wie sah Ihren Stuhl aus? Welche Ah, das hat sie nicht Konsistenz? gefragt. Wie der Stuhl aussah, hat sie nicht gefragt. Ja. Das habe ich gefragt und ich habe Blut auch Ah, Blut, zusätzlich, Blut haben ja. Sie gefragt. Genau, Sie haben Nee, ich habe Blut. erst, wie sah es aus und haben Sie vielleicht Blut bemerkt? Also ich Genau. habe, ja, Ja, das aber Blut also extra. er hat nicht geantwortet. Er hat nicht geantwortet, wie es aussah. Er hat nur gesagt, also Blut war da nicht, habe ich nicht gesehen. Okay. Und naja, wie Durchfall halt so aussieht, ne? Flüssiger Stuhlgang. Ja. Und Sie haben das vielleicht gemerkt. Ich glaube, die Kollegin, die jetzt gerade eben auch gefragt hat, war das, die neulich gesagt hat, ja, wie ist das denn, wenn jemand so umgangssprachlich spricht? Ne? Da war ich jetzt bei Ihnen natürlich an einer guten Adresse, weil Sie das alles sehr gut verstehen konnten, weil Sie diese umgangssprachlichen Formulierungen ja unterzubringen wussten. Ne? Und da könnte es jetzt sein, dass da vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit bei den Zuhörern gekommen ist, dass sie vielleicht nicht alles verstanden haben. Und also ja, also dieser Patient, ja, hat ja eher so, ja, hat ja jetzt nicht akademisch gesprochen, sage ich mal. Ne? Genau. Mir ist schlecht. Ja. Darf ich fragen? Ja, gerne. Seit wann sind Sie geschieden und mit wem sind Sie leben? Ach, seit wann ich geschieden bin? Ja, ach, schon 8 Jahre und ich lebe alleine. Ja, ich stelle auch die Zeit ein. Hallo, schönen guten Tag, Frau Dr. Oberärztin. Ich habe einen neuen Patent aufgenommen und ich würde ihn gerne vorstellen, falls Sie Zeit haben. Ja, natürlich. Wen haben Sie gesehen? Also der 48-jährige Marc Schlüter ist 1,80 Meter groß und wiegt 86 Kilogramm. Herr Schlute hat sich heute vor 3 Monaten aufgetretene, drückende, progrediente Oberbauchschmerzen ohne Ausstrahlung vor. habe die Bauchschmerzen liegen bei 5 auf einer Skala von 0 bis 10. Es gebe keine Auslöser für die Bauchschmerzen. Außerdem hat er berichtet, dass er unter Nausea, Meteorismus, Völlgefühl, Diarrhoe leidet. Außer diese gastrointestinale Beschwerden leidet er auch unter belastungsabhängige Dyspnoe und trockene Tussis und Tachykardie und Palpitationen. Außerdem hat er erwähnt, dass er Nervosität und Zittern, Hände zittern habe. Ah, okay. Okay. Er habe berichtet, dass Er hat berichtet. Er hat berichtet. er hat berichtet, dass seine Appetit sich verlindert habe. Vermindert? Ja, trotz seiner verminderten Appetit habe er in den letzten 3 Monaten 3 Kilogramm zugenommen und besonders sein Bauchumfeld hat sich vergrößert. Bauchumfang. Bauchumfang. Ja, Bauchumfang hat sich vergrößert und er leidet auch an Insomnie wegen Nachtschweiß. Ah ja, okay. Er habe auch berichtet, dass er Beinschwellungen habe. An Unterschenkel habe er auch, leide er auch unter Schwellungen. Er leide nicht an festgestellte chronische Erkrankungen, aber seine Hausarzt habe bei ihm erhöhte Leberwerte festgestellt und eine Diät hat er empfohlen, besonders Alkoholkarenz. Aber Herr Schlüter hat gesagt, dass er sich nicht daran halte. Ja, wie das so oft ist, ja, genau. Ja, er sei vor 15 Jahren einen linken Unterschenkelbruch operiert Fraktur? worden. Fraktur? Er sei vor 15 Jahren wegen linker Unterschenkelfraktur operiert worden. Als Medikament nimmt er nur Aspirin bei Bedarf ein. Irgendwelche Allergien seien nicht bekannt. Er sei vollständig geimpft und die Reiseanamnese ist unauffällig. Herr Schlüter rauche 20 Zigaretten pro Tag seit 20 Jahren, also er rauche seit 3 Jahren 20 Zigaretten. Vorher habe er 40 Zigaretten pro Tag. Also. Ui, ui, ui. Ja, also 20 Zigaretten ist die verminderte Zahl. Ja, okay, Ja, ja. und er trinke ein paar Flaschen Bier täglich. Ui, Täglich ein paar Flaschen Bier. Also zurzeit nehme er keine Drogen, aber in seinem Jugendalter habe er Marihuana probiert, aber zurzeit habe er keine Kontakt mit Drogen. Naja, gut, das langt ja auch, was er sonst an Drogen hat, ja. Der Vater von Herrn Schlüter war an eine Lebererkrankung gestorben. Nein, ist an Ist eine an einer Leber Lebererkrankung verstorben, ja. gestorben. Seine Mutter leidet an arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Er sei geschieden und lebe alleine und er habe Kinder, die gesund seien. Und er arbeite als Baumarktarbeiter. Arbeite als Baumarktarbeiter. Ja, das. Was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Leberzirrhose Ja, was hin. könnte es sonst alternativ vielleicht noch sein, differenzialdiagnostisch? Also als Differentialdiagnostisch kann also eine, es kann auch eine Reizdarmsyndrom sein, es kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein, Ja. es könne Hyperthyreose sein. Ja, es kann vielleicht Karzinoid sein. Ja, genau, das könnte es auch sein. Was machen Sie denn diagnostisch jetzt, um Ihre Diagnose zu bestätigen? Also ich werde erst den Patienten natürlich körperlich untersuchen. Ja, was macht, worauf achten Sie besonders bei der körperlichen Untersuchung? Worauf achte ich besonders? Gibt vieles, worauf dass Sie achten bei der körperlichen Ja, Untersuchung. ich werde fast alles tun. Also ich werde natürlich die Lungen und das Herz abhören. Ich werde natürlich den Bauch abtasten, durchabtasten, untersuchen. Ja, und was erwarten Sie denn da? Also ich erwarte eine vergrößerte Leber und vielleicht auch eine Milz. Auch, ja, genau. Und was Ja, könnte. vielleicht Hepatosplenomegalie, eine schrumpfbegrenzte Leber Ja, unter den und was Rücken. könnte es noch sein? Der Patient schildert ja Zunahme des Bauchumfangs. Ach so, ich werde auch wegen Aszitis auch den Bauch abtasten. Genau, ja, Den Bauch, darauf wollte ich ja. raus. Genau. Und Gut. ich werde vielleicht auch eine digitale rektale Untersuchung machen. Ah ja, genau, Er habe ja ja. Diarrhoe. Ja, wegen der Diarrhoe, ja, auf klar, ja. Und der Patient schildert ja auch neurologische Symptome. Ja, ich werde auch die Beinschwellungen natürlich auch werde ich untersuchen und ich werde auch eine neurologische Untersuchung durchführen. Insbesondere was? Wie bitte? Was insbesondere bei der neurologischen Untersuchung, was fällt Ihnen da als erstes ein? Also die Muskelschwäche vielleicht. Die Muskelschwäche, die Parästhesie-Lähmungen, Parästhesie. Also Motorik und Sensibilität in den Extremitäten, ne? Ja, Und ja, die Motorik und? Sensibilität vor allen Dingen, ne? Weil der ja auch dieses Ja. Zittern angibt, ne? Ja, Motorik und Sensibilität, ja. Die Tremor, er habe ja Gut, an die Hüften. ja, und was machen Sie noch mit dem Patienten? Also ich werde natürlich ein Blut abnehmen. Blut abnehmen? Ja, was lassen Sie untersuchen im Labor? Also ich werde die entzündliche Parameter, Entzündungsparameter, ja. Blutbild, Leberwerte. Natürlich muss man unbedingt kontrollieren. Auf alle Fälle bei dem, ja. Wir können auch die 5-HI, also die nach Serotonin auch gucken, Okay. wegen Karzinoid. Ah, okay, ja, genau. Ja, das fällt mir jetzt ein. Ja, und was machen Sie apparativ? Als bildgebende Verfahren. Ja. Ich würde erst Abdominalsonographie durchführen. Als allererstes, genau. Und was Ja. erwarten Sie da zu sehen? Also was erwarte ich da sehen, falls eine vergrößerte Leber, also die Flüssigkeit im Bauchfell, Ganz genau. Das sind die Sachen, also die wir erwarten. die Aszitis erwarte ich Genau. zu sehen. Ja. Gut, und wenn sich jetzt Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt, was würden Sie für eine Therapie dem Patienten vorschlagen? Also ich würde Ihnen natürlich eine Lebensstiländerung empfehlen. Ja, das bietet sich an, ja. Ja, eine Lebensstiländerung. Und ich werde Ihnen symptomatisch Therapie mal durchführen. Ich werde für die Beta-Blocker, für die Herzrasen und ich werde eine Diuretika für die Ascites und Beinschwellungen verschreiben. Damit er sein Wasser los wird, genau, ja. Ja, Diuretika und ja, symptomatische Therapie. Ja, sehr gut. Ja. Okay. Gut, ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich auf dem Laufenden und ja, schicken wir den Patienten dann wieder nach Hause oder nehmen wir den stationär auf? Also es hat etwas Bumm gemacht. Ich weiß nicht, was es ist. Und nicht, dass Ihr Haus explodiert. Ja, wollen Sie gucken Nein, gehen? also aber es ist ziemlich nah, denke ich. Okay. Also wir können den Patienten ambulant Therapie. Ja, wobei Ja, natürlich, man braucht nicht unbedingt stationär aufnehmen. wobei wir natürlich wenig Handhabe haben, was seinen Lebensstil angeht, wenn er ambulant ist, ne? Ja, Das, und aber ja, wir können, da ja. muss er vielleicht mit seinem Hausarzt dann drüber sprechen, dass er vielleicht tatsächlich mal eine stationäre Entgiftung oder sowas macht, wenn Ja. ihm das alleine nicht gelingt, seinen Lebensstil zu ändern, ne? Ja, Ja. und eine Psychotherapie würde dem Patienten helfen, Ja, weil er sehr habe sehr gut. Stress und wegen Stress trinkt er Alkohol, er ist geschieden, alleine, also eine Ja, dass man da Psychotherapie diesen würde ihn, Teufelskreis unterbricht, ne? Ja. ja, eine Psychotherapie würde ihn helfen, denke ich. Ja, eine gute Idee, ja. Super. Ja, also, das war doch eine wirklich perfekte Anamnese und ich würde sagen, eine fast perfekte Wiedergabe im Arzt-Arzt-Gespräch. Mir fällt es wieder auf, dass Sie im Anamnesegespräch mit Ihren vorformulierten Fragen sind Sie top souverän, ja, da nicht zu schlagen, ja. So, beim Arzt-Arzt-Gespräch kommt wieder ein bisschen viel rein, aber also ich würde jetzt sagen, das ist besser geworden. Möchte ich wirklich behaupten, das ist besser geworden, aber man kann das Ja. auch nicht vermeiden. Wir alle machen das und wenn ich nicht sehr, sehr genau aufpasse, mache ich es auch ziemlich oft. Ja, Ja, das. ich verstehe ganz genau, was Sie meinen. Ja. Ja, es ist ein bisschen störend. Also es stört ein bisschen Ja, aber mehr, die, also ja, Sie zu merken, sagen. wenn Sie frei formulieren, wenn Sie selber etwas schildern, sind Sie nicht ganz so souverän, Oldu mu böyle bir wie şey wenn Sie Yıldız? Ihre. Hiç oldu mu böyle Entschuldigung? şey? Hallo? Benim Schwester. Okay, gehörte nicht Ihr dazu. habt Alles klar. Stimmgehalten. Ein Mikrofon ist eingehalten, aber ihr habt Stimmgehalt. Okay, Bitte alles fort. gut. Achso. Ja. So. Ja, da kommt es schon wieder bei mir selber auch. Ja, die freie Formulierung ist halt einfach schwieriger, das ist so, wenn Sie selber schildern müssen. Und Sie versuchen ja sehr, sehr konsequent, diese konjunktivische Formulierung zu machen. Aber Sie müssen aufpassen, wenn Sie sagen, der Patient hat gesagt, dass das und das ist, dann dürfen Sie nicht den Konjunktiv nehmen. Dann dürfen Sie nicht sagen, der Ka Patient habe gesagt. Das wäre ja sonst, Ja. dass Sie von einer dritten Person hören, was der Patient gesagt hat. Sowieso, das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit mit dem Konjunktiv. Und ich finde das schon bewundernswert, wie durchgängig Sie das eigentlich verwenden. Und deswegen habe ich Sie einmal auch korrigiert, als Sie es gesagt haben, ne? Habe er berichtet, haben Sie da gesagt, ne? Nee, er Das habe hat ich. berichtet. Das Er ist dann hat ja berichtet. klar, dass das aus seiner Hand ist, ja? Aus seiner Sicht geschildert. Also, das ist eine winzige grammatikalische Feinheit, Ja, und ansonsten machen sie das aber wirklich sehr, sehr konsequent und sehr schön, dass sie sagen, er leide unter und sei ihm aufgefallen oder irgendwie so. Aber in dem Moment, wo sagen, der Patient beschreibt, ne, Ja. oder die Mutter sei an Diabetes mellitus erkrankt. Ja, also das, da machen sie das wirklich perfekt. Das ist richtig, richtig gut. Doch, also beispielhaft. Und ich würde sagen, auf alle Fälle können sie sehr, sehr entspannt ihrer Prüfung entgegengehen. Da, also, ja, müssten Himmel und Hölle zusammenbrechen, wenn das nicht funktioniert, ja. Ich weiß nicht, wer die Prüfung bestehen soll, wenn nicht sie. Ja, das Vielen Dank. könnte ich mir nicht vorstellen. Gut, jetzt nochmal. Ich glaube, jetzt sind wir alle komplett. Und da darf ich auch Dr. Pupil nochmal fragen. Ist es in Ihrem Sinne, dass wir uns auch am Donnerstag noch treffen? Ja, gerne. Wir haben einige Kollegen derzeit die Schon Prüfungsvorbereitung. verabredet, ja. Ja, wir Gut. würden gerne Gut, nochmal dann machen wir uns am treffen. Donnerstag. Ich hatte nur vorhin am Anfang, glaube, da waren Sie noch nicht dabei, hatte ich gefragt, wegen Ende vom Ramadan und Beginn des Fastenbrechens, ob Sie dann vielleicht schon in Feierstimmung sind am Donnerstagabend. Aber wenn Sie mir noch eine Stunde wieder gönnen, bin ich natürlich froh. Zumal ich dann in der Woche drauf nicht da bin, muss ich gleich dazu sagen. Die folgende Woche, also vom 22. bis zum, was ist denn das dann, 28. bin ich nicht zu Hause und würde da auch keine Anamnese machen wollen, weil ich da in Berlin bin. Und dann in der Woche vor Ostern könnte ich aber Dienstag und Donnerstag noch machen. Ja? Und nach Ostern dann geht es sowieso wieder regulär weiter. Ja? Ja. Also sehen wir uns am Donnerstag. Ja, Sehr gut. gerne. Ja, gerne. Und erstmal sage ich herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und ja, es macht immer wieder Spaß mit Ihnen. Tschüss zusammen. Gute Ja, Nacht vielen und Dank, vielen Dank. alles Gute. Ciao.